Eine Wohnung nennt und nach einer grauen Woche folgt ein rotes Wochenend. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Hunger und vergessen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Erstens sind hier nicht wir alle, zweitens ist es nur ein Tag. Und zwar liegt nun auf der Wiese, was sonst auf der Straße lag. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Kein Wunder und kein Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Denn wir sind nur aufgebrochen, aus dem Dreck, der bis zum Hals uns saß. Und wir haben nur gerochen an der Blume und am Gras. Vorwärts und nicht vergessen, worin unsere Stärke besteht. Beim Hunger und beim Essen, vorwärts, nicht vergessen, die Solidarität. Und wir wissen, das ist nur ein Tropfen auf den heißen Stein. Aber damit kann die Sache nicht für uns bereinigt sein. Vorwärts und nicht vergessen, unsere Straße und unser Feld. Vorwärts und nicht vergessen, wessen Straße ist die Straße, wessen Welt.